Ich möchte auch noch betonen, dass ich nicht gezielt nach Leuten aus dieser Bevölkerungsgruppe gesucht habe, sondern ich hatte einfach das Video gemacht. Und wenn man dann mal das verstanden hat mit dem revolutionären Geist und der Owen Benjamin macht ja auch viel dazu und googelt dann, wer hat denn eigentlich die Abtreibungspille erfunden und so weiter und so fort. Und dann fängt man an, ein Muster zu sehen. Und diese Antisemitismusvorwürfe, das ist echt ein Streisandeffekt. Zum Beispiel wusste ich bei George Soros ewig nicht, dass der Jude ist. Ich habe sogar eins seiner Bücher gelesen, über Reflexivität, ein ganz interessantes Buch eigentlich. Da geht es also darum, wie sich eben alles gegenseitig beeinflusst. Und der ist ja definitiv kein gläubiger Jude, sondern Atheist. Der gehört quasi zu diesen säkularen Juden, die eben diesen messianischen Gedanken auf den überführt haben in den revolutionären Gedanken, um halt eine bessere Welt zu erzeugen, wobei ich bei dem selber glaube, dass er eben Sabbatianer oder Satanist ist, was mehr oder weniger dasselbe ist. Spirit Cooking und so weiter, das sind also ja nicht einfach nur ganz normale Atheisten. Da ist ja auch sein Sohn aufgetaucht bei dem Spirit Cooking, sondern die glauben schon an okkulte Sachen offensichtlich, ja. Aber halt nicht an den Gott, den wir glauben, an den wir glauben oder an den die Christen und eben auch die orthodoxen Juden glauben. Und auch ganz interessant ist, dass der Thunberg eigentlich in seiner Zeit, also einer der Thunbergs als Antisemit, dem wurde Antisemitismus vorgeworfen. Ähnlich ist es ja mit JP Morgan, der gibt es auch eindeutige antisemitische Zitate von dem, aber das hat ihn nicht daran gehindert, zusammen mit den Warburgs unter anderem die Federal Reserve zu gründen, weil eben das System, das Fiat-Money-System jedem nutzt, der es verstanden hat. Egal, ob er religiös ist oder welcher Religion er angehört. Und deswegen machen da natürlich auch so viele mit. Ja, das macht jeder mit, der es versteht, wie man damit die Menschheit ausbeuten kann. Es ist schon krass, wenn man da mal dahinter steigt. Und was natürlich ebenso erstaunlich ist, dass diese orthodoxen Rabbis oder auch dieser Kabbalist, der Michael Lightman, das habe ich ja oben, der hat ihm ja auch recht gegeben, der Michael E. Jones, aber die tauchen einfach im Mainstream, zumindest mit dieser These nicht auf. Der Lightman taucht auch ab und zu auf, der war auch auf so einer Demo da irgendwie in Berlin. Aber mit dieser These werden die nie zitiert. Also mit dem revolutionären Geist. Das heißt, eins kann man ganz sicher sa sagen, dass diejenigen Rabbis nicht die Medien dominieren. Das kann man mit Sicherheit sagen. Tauchen nicht auf.